Wen meine ich also, wenn ich wir sage? Meistens uns alle. Die Arbeitslosen, genauso wie die Menschen, die mit dem Gewinn, den sie erwirtschaften, genau die Kosten decken, die sie mit ihrer Existenz verursachen, also die Arbeiterklasse oder die Mittelschicht. Aber auch die Bourgeoisie, beziehungsweise die Bürgerlichen. Und am Schluss auch diejenigen, für die Marx die Bezeichnung Kapitalisten gefunden hat und für die Oberschicht gar kein Begriff mehr ist. Ihnen können Schichten egal sein, weil sie sich die Welt so eingerichtet haben, dass sie selbst immer reicher werden, egal was passiert. Denn die Gedanken und Annahmen über Arbeitslose stecken ja wirklich in uns allen, auch in den Arbeitslosen selbst. In denen, die sehr wenig Geld verdienen, stecken sie manchmal noch mehr als in denen, die viel Geld verdienen, was wiederum nicht heißt, dass diejenigen, die viel verdienen, bessere Menschen sind. Sie haben meistens nur mehr Platz zum Nachdenken. Unsere Gedanken und Annahmen entsprechen den Strukturen, die der Kapitalismus errichtet hat. Sie sind politisch erwünscht. Indem wir sie pflegen, zementieren wir diese Strukturen und ermöglichen politische Entscheidungen, die Familien wie meine schwächer machen und andere stärker oder eben normaler.